der Ferne, die Welt wird blau und grün und die schneebedeckten Berge man sieht. Aus der Ferne der Ozean trifft auf den Strom und der Adler hebt ab und fliegt. Aus der Ferne, da ist Harmonie und die Echos schallen durchs Land. Ist der Hoffnungsstimm, ist des Friedensstimm, ist die Stimm von jedermann. Aus der Ferne genug für alle ist und niemand leidet Not. Keine Waffe, Bombe, Krankheit siehst und kein hungernd Mund braucht Brot. Aus der Ferne sind wir Musiker, marschieren zusammen in einer Band, spielen der Hoffnung Lied, spielen des Friedens Lied, ist das Lied von jedermann. Gott, er sieht uns zu, Gott, er sieht uns zu, Gott, er sieht uns zu, aus der Ferne. Aus der Ferne siehst du wie mein Freund aus, selbst wenn im Krieg wir sind. Aus der Ferne find ich den Grund nicht heraus, wozu denn Kriege sind. Aus der Ferne, da ist Harmonie und die Echos schallen durchs Land. Es ist aus Hoffnung hoffen, es ist aus Liebe lieben, es ist das Herz von jedermann. Es ist aus Hoffnung hoffen, es ist aus Liebe lieben, es ist das Lied für jedermann. Und Gott, er sieht uns zu, Gott, er sieht uns zu, Gott, er sieht uns zu, aus der Ferne. Ja, Gott, er sieht uns zu, Gott, er sieht uns zu, Gott, er sieht uns zu, aus der Ferne.